I mushed from Point Barrow through a blizzard of snow. Been out prospecting for 2 years or so. Pulled into Fairbanks, the city was a boom. So I took a little stroll to the Red Dog Saloon. When I walked in the door, the music was clear. Prettiest voice I had heard in 2 years. The song she kept singing would make a man's blood run cold. When it's springtime in Alaska, it's 40 below. Ortswechsel und kein Bär in Sicht. Hörspiel von Angelika Vogt. Where the caribou crawl and the grizzly bear hug, we did our dance on a Kodiak rug. The song she kept singing, some of these crazy boots are my... Hier ist doch, hier ist es gut, ha? Sag mal, Luft ist doch ausgezeichnet, oder? Ah, ganz ausgezeichnet, ist geradezu brillant, du. Kaum ein Windchen unterwegs? Ganz anders als gestern oder vorgestern, ja? Da war was los. Ich dachte, wir fliegen davon. Eine Reise in die Ewigkeit. Das ist hier ein Plätzchen. Das ist geradezu perfekt, muss ich sagen. Also Wasser in der Nähe hier, Boden ist okay, keine Ameisen. Scheint wenigstens so. Aber Moskitos. Und was für welche? Ja, well, well. Jedenfalls passen wir hier alle hin. Hier so, hier eins, da eins. Und das Küchenzelt? Wo soll das hin? Oh komm, Küchenzelt. Küchenzelt, wofür denn, Scotty? Willst du etwa unsere Rosinen und Nüsse grillen? Wir haben doch fast nichts mehr außer diesen Tütensuppen. Müssen wir bald auf die Jagd gehen hier. Hä? Wir zwei. Das wird ein Spaß werden, du. Komm, Scotty, fass dir ein Herz. Hä? Lass uns hier die Zelte aufschlagen, komm. Meinetwegen. Also hier, genau hier. Hier ist es gut und schön. Also, ja, eben ideal, würde ich sagen. Dann gehe ich jetzt die Frauen holen, oder? Wir sollen in Gruppen bleiben. Sind wir denn eine Gruppe, Scotty, du und ich? Hä? Sind wir eine Gruppe? Komm, dann bimmel doch ein bisschen mit diesen Bärbells rum. Ja, dann fühlst du dich gleich besser und nicht so allein. Oh, glaubst du, das nützt was? Kannst du auch wieder singen. Ja, New York, New York, Frankie Boy. Was hörst du denn so, Scotty? Hm? Ja, nee, warte, ich war Jazz. Ich wette Jazz, hä? Das kann ja auch ganz gut kommen. Also wirklich, ohne Frage. Also mit einem guten oder sehr guten Rotwein oder hier Weißwein. Ja? What's new, Pussycat? Also spätestens jetzt hast du den Bären vertrieben. Eben. Oh Gott, hey. Scotty, was ist los mit dir? Nie auf der Gitarre rumgeklampft? Hä? Mädels so richtig mal eingeheizt? Die ganze Palette, hä, von Schmusesongs rauf und runter und dann... Ab in die Kiste, ist doch einfach wunderbar, ne? So herrlich unkompliziert, wenn alles aufgeht, aber wenn nicht, Pech gehabt. Ja, oder erwachsen geworden. Ja, komm, sag mal, hast du viel Pech gehabt, Scotty? Kommt drauf an. Genau. Weißt du, die Perspektive ist entscheidend. Die Perspektive. Perspektive. Scotty? Oh, hier ist immer so verdammt still. Das ist echt ungewöhnlich still, das ist fast beängstigend. Ohne Lärm, so absolut. Na, ich gebe jetzt mal einen aus. Hm? Einen von diesen staubtrockenen Müsli-Riegeln hier. Ja. Hey. Hey. Wow, alle Achtung, gut gefangen. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut, Scotty. Top-Reaktion. Sag mal, Handball, Fußball? Schwimmen. Ja, das war auch nicht schlecht. Hm? Ich habe gerade mal, weißt du, Seepferdchen. Sag mal, wie viele von den Riegeln haben wir noch? Oh, keine Angst, wir werden schon nicht verhungern. Und spätestens, wenn Todd da ist, dann gibt es wieder dieses Alaska-Energie-Ding. Ja? Berge von Kraftfutter für echte Kerle in der Wildnis. Komm, Scotty. Hm? Ist doch. Ist gut für die Nerven und für gute Laune. Du, meine Laune ist bestens. Ja, so. Hm. Meinst du, das wird man auch nicht los, dass einer so plötzlich um die Ecke kommen kann, ha? Wir sind ja auch verdammt leise, diese Brüder. Also, als wenn die auf Mokassins laufen. So tap, tap, tap, tap. Dieser ausgestopfte Riese, den wir da in Anchorage gesehen haben. Also, wenn so einer vor dir steht, dann vergisst du alles. Und mit Sicherheit. Das ist wie so eine Naturgewalt, die über dich wegrollt. Wäre schon gut, wenn Todd da wäre. Der kennt sich hier mit allem aus. Er wird schon bald kommen. Wie abgemacht halt. Das ist aber auch ein Typ, oder? Dieser Todd. Hast du gesehen, wie der rennen kann? Das ist unglaublich. Ja, mit diesen Kilos auf dem Buckel ist irre. Irre. Der ist leichtfüßig wie so eine Gazelle. Und immer noch ganz locker dabei. Das gefällt mir überhaupt bei den Amerikanern. Weißt du, diese Lockerheit, das ist doch ein ganz lockerer Lifestyle. Und immer geht's denen gut. Ja? How are you? Fine. Ja? Das sagen die immer. Fine. Es gibt gar nichts anderes als fine. Nicht so, weißt du, ich hab's am Rücken. Mein Wagen ist gerade geklaut worden. Oder meine Frau hat mich verlassen. Ja, Wirtschaftskrise. Alles geht bergab. Nichts mehr zu retten. Ist immer nur fine. Ja, weißt du, noch besser finde ich dieses Hi, folks. Das sagen die doch einfach so. Das kennen die gar nicht. Weißt, die kennen einen überhaupt nicht. Aber gleich Hi, folks. Das macht einen Hemd und Reben um Jahrzehnte jünger. Der Todd hat auch gleich zu dir Hi, Scott gesagt. Und zu mir, hi John. Sag mal im Ernst, das klingt doch viel besser als hi Thomas, hi Johannes, oder? Hey, guck mal, da kommt ein Grizzly. A totally American good feeling, huh? Scotty, oder? So der Todd. Komm, hey, hau rein. John, die Frauen. Deine? Meine? Das kann doch so bleiben. Helen und Lilly, das klingt doch gut. Sie warten. Hey, Mädels, fürchtet euch nicht. Hast du noch was anderes im Repertoire als dieses Gebrüll? Hey, meine Möglichkeiten sind unerschöpflich. Oh. Sag mal, hast du Schweißfüße, Scotty? Was? Hä? Du, was, Helen und ich, wir... Also, wir haben Probleme. Ich meine, 22 Jahre, ja? Und dann in einem Zelt, also mit einem Schlafsack. Ich hatte die Idee, dass... Nein. Todd wird den Schlafsack mitbringen, also nur bis morgen... Nein. Na gut, habe ich mir schon gedacht. John, die Frauen, sie warten. Keine Sekunde. Kennst du Frauen, die warten können? Ja, siehst du, ich auch nicht. Dabei sein ist alles. Abgemacht waren 20 Minuten, die sind schon längst um. Na komm, gib mir mal Fernglas. Bitte? Ich sehe sie. Ja, ich sehe sie tatsächlich. Die bewegen sich langsam, sehr langsam auf uns zu. Na dann. Und ihnen, ja, ist wie immer kalt. Es ist auch kalt, um die 4-5 Grad. Das war absoluter Frauenversteher, unser Scotty hier. Hä? Wärmflasche, Fußmassage, Kräutertee und Entspannung. Immer zu Entspannung, ja? Wellnessen. Ach, bis man nicht mehr vorhanden ist. Ich mache mich jetzt auf den Weg und gehe ihnen entgegen. Na, lass mal, das mache ich schon. Ich will mal der Bär sein, ja? Ein großer, starker Bär, so ein Grizzly. Ja? So ein schön flauschiger Kuschelgrizzly, der nicht aus dem Maul stinkt, oder? Scotty, man sieht sich. Ja? Bye, bye. Dígame. Hola, dígame. Doctor Gergen. Hola, buenos días. ¿Puede escucharme? Sí, le entiendo bien. Hola, ¿quién es? ¿Es posible hablar un poco más alto? ¿Estás haciendo progreso? Sí. Hola. Así está bien. Perfecto. Eso no es un problema. Total erledigt. Ich auch. Ihr wart aber ziemlich lange weg. Es war alles voller Gestrüpp. Wir mussten uns da richtig durchkämpfen. Der Rucksack ist eindeutig zu schwer. Das sind bestimmt immer noch gut 12, 13 Kilo, obwohl schon einiges weg ist. Naja, Scotty und ich sind bestimmt mit 18, 20 Kilo dabei. Wow, Funskerle. Aber ich habe uns ein hübsches, sicheres Plätzchen ausgesucht. Oder, Hen? Sehr schön, ja. Das ist gar nicht so einfach hier. Schäufelchen raus, nach dem Bär schauen, Loch graben, weiter nach dem Bär schauen, Spray parat halten, nach dem Bär schauen, dann Hose runter, nach dem Bär schauen, kacken, nach dem Bär schauen. Ach, John! Das ist schlimmer als mit diesen verflixten Skianzügen. Shit! Ich hab mir eine Blase gelaufen. Ja, und dann muss das Loch ja auch wieder zugeschüttet werden. Ja, nichts darf liegen bleiben, auf gar keinen Fall. Sonst erschnüffeln sie alles. Von der Zahnpasta bis zu den Teebeuteln. Also, bei den Pfadfindern... Du warst weder bei den Pfadfindern noch beim Militär. Aha, und das willst du jetzt klarstellen, ja? Ja. Und wo dann? Helen, mein Engelchen? Irgendwo? Kneipe, Kneipe, Kneipe. Hier, Lilly, ich habe ein Pflaster für dich. Ein Blasenpflaster. Oh, danke. Ja, sau teuer, die Dinger. John? Ach, dieses John. Ja, oder? Scotty? Das zergeht einem doch auf der Zunge. Ich könnte mich auch daran gewöhnen. Scott. Ach, komm. Das klingt doch schon ganz anders. Das sage ich doch. Wo gibt's denn hier Wasser? Ein Fluss. Hier, ganz in der Nähe. Keine Viertelstunde. Gefüllt mit Lachsen? Weiß nicht. Hab keine gesehen. Ich hab Wasser geholt. 2 Thermosflaschen voll. Das müsste erst mal reichen. Vielleicht werde ich mir meine Füße kühlen. Es ist sehr kalt. Eisig. Hast du die Gegend ja schon gründlich angeschaut? Ja, was dagegen? Warum sollte ich? Hilf mir doch mal. Die Matte muss noch ins Zelt. Aber immer, Honey. Scott und Lilly sind schon fertig. Ja, wir sind in dieser Hinsicht ein nicht ganz so eingespieltes Team. Das ist ja auch nicht unser erster Zelturlaub. Bestimmt der... War der wievielte? Frankreich? Ja. Italien? Aha. Portugal? Stimmt. Donnerwetter. Ja, es macht ja auch Spaß. Wenn man von allem genug hat? 2 Isomatten, 2 Schlafsäcke? Wir beide in einem, Honey. Eine absolute Herausforderung. Ja, sorry, dass ich den Schlafsack vergessen habe. Es muss halt alles so schnell gehen. Ja. Ja. Hey, was machst du da, Lilly? Ich suche den Gaskocher. Nein. Der muss in deinem Rucksack sein, in der roten Plastiktasche. Lass mich mal. Hier ist er doch, ganz oben auf. Was ist denn? Sei doch nicht so nervös. Hey! Ah, du tust mir weh. Ist doch immer da an seinem Platz. Frag mich doch einfach das nächste Mal, bevor du so rumwühlst. Es wird tatsächlich nicht dunkel. Nicht so richtig. Man kann immer alles sehen. Tag und Nacht. Könnte man. Wenn es nicht so milchig wäre. Das Polarlicht muss wundervoll sein. Der Hochwinter ist eigentlich die beste Zeit dafür. Bis in den März hinein. Je näher am Nordpol, desto spektakulärer das Ganze. Camping with the Northern Lights. Zu dumm auch, dass ich die Schlafmaske im Flieger vergessen habe. Du kannst gerne meine haben. Wirklich? Ja, kein Problem. Helen zählt Mücken statt Schäfchen. Das kann ich verstehen. Bei mir sind auch mindestens 40, 50, die am Netz hängen. Die lauern und lauern. Denen läuft schon der Speichel aus dem Maul. Drüse. Meinetwegen. Nur die Weibchen stechen. Typisch. Musst du immer alles kommentieren? Was soll man hier sonst machen? Irgendwas muss doch passieren. Warum? Naja, Berge, Seen, Bäume, Luft. Es geschieht aber nichts. Es ist alles wie stillgestanden und überall Natur. Natur. Deswegen sind wir hier. Ja, natürlich. Deswegen. Ja, vor allem deswegen. Warum seid ihr denn hier? Einsamkeit. Weg von allem. Weg von allem? Ja. Ja? Ja, ist so. Auch bei mir. Selbstfindungstrip? Nenn es, wie du willst. Erklär's mir, Hanne. Vielleicht nicht von allem weg. Ich will unterwegs sein, in Bewegung, Dinge anders erleben. Mit mir? Weg von dem Einerlei. Einerlei. Weg von den alltäglichen Problemen, von den Nächten, die nicht vergehen. So ist das. Das wollten wir beide doch auch. Hm? Irgendwo sein, wo es anders ist. Hä? Ja. Ja. Kein Gestank. Keine Enge. Ja, genau. Und warum ausgerechnet Alaska? Es ist anders. Gewaltiger. erschlagend. Selbst die Einsamkeit ist eine andere. Fast göttlich. Entschuldigung. Göttlich, ja? Big Brother is watching you? Das ist eine pauschal gebuchte Einsamkeit? Das ist göttlich, ja? Bin da ja eher simpel gestrickt. Letztes Jahr, da war Schweden angesagt, ja? Schweden. Elche. Alaska. Elche. Ja. Überall Elche. Hier wie dort. Also wir waren über 20 Stunden unterwegs, bis wir endlich hier waren. A very long trip. Die Beine wurden immer dicker. Ach komm, es war kein Ausflug ins All. Ha, bingo. Ja, nächstes Ziel, das All. Helen hat es gerade unser nächstes Projekt ausgerufen. Ja, habt ihr das alle gehört? Wir lassen uns ins All katapultieren, in den Orbit schießen. Ja, zack und weg. Das ist es vielleicht auch. Die Anstrengung, woanders anzukommen. Die Mühen, die man auf sich nimmt, um ans Ziel zu kommen. Der Weg ist das Ziel. Je weiter, desto besser. Je mehr Schweiß, desto größer das Glück. Das ist es also, was Alaska von Schweden unterscheidet. Die Entfernung. Jetzt habe ich es verstanden. Es riecht ganz anders. Erdig. Alt. Schön alt. Schön alt. Das gefällt mir. Wo gehst du hin, Scott? Ich will ein paar Fotos machen. Aha, von der Sehnsucht nach Stille? Landschaftsaufnahmen. Bei dem Licht? Ich würde gern mitkommen. Nee, lass mal, Lilith. Bleib du mal besser hier. Ist ein bisschen gefährlich. Bis später. Gefährlich. Wieder. Warst lange weg? Kann ich mir die Aufnahmen anschauen? Später, Schatz, ja? Heute Abend. Fotos würden John völlig ausreichen. Er müsste nirgendwo mehr hinfahren. Aber mit dir doch immer. Du bist ein Stadtmensch. Naturlangweilig. Ja, das ist zu pauschal. Ja, die Sehnsucht nach Weite, das kann ich nachvollziehen. Aber weißt du, diese Enge, das ist bedrückend. Also beklemmend. So Haus an Haus, Fenster an Fenster. Hier unsere neuen Nachbarn, die haben sich eben 160 Quadrat für 1,3 Millionen eingekauft. Und um diesen strahlend weißen Bungalow rum kein Wildwuchs mehr, sondern nur eine gepflegte Rasenfläche mit Outdoor-Kitchen samt Spülmaschine. Outdoor? Sag mal, das heißt doch so, Hanni, oder? Outdoor-Kitchen? Ja, heißt so. Ja, und kaum Würstchen auf dem Grill, sondern viel Fisch und eine Unmenge an Salaten mit Avocado, mit Granatäpfeln, Nüssen und so weiter. Ab und zu, da wird auch noch ein Hummer ins kochend heiße Wasser geschmissen und dazwischen, da tut noch so ein Personal Trainer mit ihnen rum. John? Also in ihrer Freizeit, da stehen sie an den hochverglasten Fenstern und glotzen zu uns rüber. Ja, und das ist sehr nah. Ist ungeheuerlich nah, wie auf so einem gemeinsamen Sofa. Sie glotzen nicht. Da kommen denen fallen die Augen aus dem Kopf. Sie sind neugierig. Aha. Auf uns. Was? Auf uns? Auf uns beide? Warum nicht? Die wollen doch nur wissen, wie wir hier eingerichtet sind. Ob wir auch so einen eingebauten Kamin mit Feuerstimmung und Fernbedienung haben oder diesen Kaffee-Vollautomaten, der einen erstklassigen Cappuccino mit Milchschaum zustande bringt. Ach komm. Ja, bis auf den Suff. Den wollen sie alleine haben. Sei nicht albern. Die würden doch sonst klingeln. Hallo, wir sind die Neuen und wollten uns mal vorstellen. Kommt doch mal auf ein Bier zu uns rüber. Kommt vielleicht noch. Ey, die googeln uns. Das ist auch schon alles. Oh, du bist manchmal so... Ja, so what? Bin ich etwa ein Spielverderber? Rede ich wieder zu viel, oder? Tust du, ja. Allerdings. Gut. Dann legt ihr mal los. Hm? Na, erzählt mal was. Wie? Was ist mit euch so los? Scotty, du. Fang mal an. Ich muss doch hier nicht immer einen Pausenclown geben, oder? Das kommt ja nicht so gut an, wie ich höre. John, man muss nicht immer reden. Nichts sagen passt wohl besser zur Umgebung, ne? Ja. Das große Schweigen. Hast du nichts Schönes auf Lager? Komm, nur eine Geschichte. Scotty, eine Story. Ich könnte... Lass mal, Lilly, lass mal. Deine Frau will dir helfen, ja, für dich einspringen. Ja, ist aber nicht nötig. Hier, aus der Zeitung, Mittwoch vor 2 Wochen. Einer fuhr auf seinem Rennrad nach Talkeetna. als plötzlich ein Grizzly die Straße überquerte. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, beide knallten aufeinander. Der Bär wurde aggressiv, wollte auf den Radler los. Der schmiss sich auf den Boden und zog sein Rennrad über sich. Der Grizzly tapste darüber und haute ab. Ende der Geschichte. Gute Story, Scotty. Leidenschaftlich und persönlich. Ist aus der Zeitung. In der Regel sind Bären nicht an Menschen interessiert. Sie fressen Gras, Wurzeln, Pilze. Ja, Schafe, Ziegen. So nee, gut nee. Auch mal ein Camper. Nee, es sind eigentlich Vegetarier, John. Zerfleischt von einem Vegetarier. Sag mal, die sind hier noch größer als im Süden, oder? Wir sind hier im Norden, Scotty? Bingo. Eher nördlich, ja, ja. Sohlengänger. Launenhaft. Unberechenbar. Kommt mir bekannt vor, so wie ich. Todd hat uns doch gezeigt, was wir machen sollen, wenn wir auf so einen Grizzly stoßen. Ach, Todd. Ja, nicht wegrennen und ruhig bleiben. Dicht zusammenstehen, uns groß machen, leise sprechen. Was für ein Abenteuer. Hey. Bär. Komm. Komm doch mal her. Bär. Bär. Hallo, hier. Futter. Bär. Where the caribou crawl and the grizzly bear hug, we did our dance on a Kodiak rug. The song she kept singing would make a man's blood run cold. Die beiden haben das Bärspray mitgenommen. Ich habe gleich gesagt, wir hätten zwei gebraucht. Das hast du lange nicht mehr gemacht. Was? Etwas geschnitzt. Naja, keine Zeit, keine Lust. Was soll das werden? Ein Delfin vielleicht. Oh, ich würde gerne mal neben einem schwimmen. Und für Delfine ist es hier zu kalt. Ja. Das Museum in Anchorage war unglaublich interessant, ne? Ja. Also ich wusste vieles nicht. Die Kälte, der Regen, der Schutz davor, Filz, Tierhaut, in Schichten übereinander, alles dicht und warm. Wir haben Unsummen dafür ausgegeben, haben uns stundenlang beraten lassen und trotzdem friere ich immer noch. Wir sind in Alaska. Weshalb? Weshalb? Warum? Warum sind wir hier, Scott? Ja, Abenteuerlust trifft es wohl am besten. Ja, für dich. Für dich nicht? Sicher. Es ist ein großes Abenteuer. Wahrscheinlich das größte bis jetzt. Wir haben die Reise gemeinsam gebucht. Wie in jedem Jahr. Das klingt etwas abgestanden. Na, hätten wir es nicht tun sollen? Es ist eine sehr teure, kostspielige Reise. Aber das wussten wir. Unter diesen Umständen. Wie soll ich das verstehen? Mehr fällt dir dazu nicht ein? Lilly, es ist meine Sache. Deine Sache? Es ist meine Sache, meine Angelegenheit. Die Kündigung? Ja, die Kündigung. Ich habe gekündigt, weil ich bestimmte Versuchsreihen nicht mehr durchführen wollte. Oh, sehr ehrenhaft von dir. Verrätst du mir auch, um welches sich dabei handelt? Es wird ja nicht um Labormäuse gegangen sein, oder? Das hatte ich dir erzählt. Ah, wann soll denn das gewesen sein? Ja, letztes Jahr. Ich hatte auch keine große Lust, darüber zu reden. Ja, alles streng geheim. Wie immer. Eben. Wie immer. Du erlaubst dir, mich anzuschweigen. Mir alles vorzuenthalten. Deine Entscheidung, im Alleingang zu treffen. Du bist das Rätsel, das mir zu lösen aufgegeben ist. Offenbar bin ich einfach nur zu blöd dazu. Es ist wahrscheinlich einfach zu einfältig. Das muss an mir liegen. Kannst du bitte damit aufhören? Nur um dich zu erinnern. Wir essen gemeinsam. Berühren uns. Schlafen zusammen. Tun wir das? Tun wir das, Lilly? Ist das so? Ja, ja, jetzt schweigst du. Jetzt sagst du nichts mehr. Na gut, du willst also wissen, was mit mir los ist? Ja. Ich bin an meine Grenzen gekommen, Lilly. Was heißt denn das? Ich bin an meine Grenzen gekommen, Lilly. Hört sich für mich ziemlich kryptisch an. Mann, Viele Fragen, viele Fragen. Keine Antwort. Ja, du weigerst dich. Du willst einfach nicht darüber sprechen. Es ist vorbei. Jetzt sind wir hier. Du machst es dir viel zu einfach. Deine Kündigung geht uns beide was an. Du kannst sowas doch nicht alleine durchziehen. Ach, du hättest mir davon abgeraten. Allerdings, ja. Und ich bin schon dabei, mir was Neues zu suchen. Bis dahin sind wir abgesichert. Was willst du noch wissen? Es ist mir nicht so wichtig. Für dich und für mich war Geld immer wichtig, Lilly. Sehr wichtig. Wir wollten uns alles, ziemlich alles leisten können. Nichts und niemandem hinterherhinken. Schon gar nicht uns. Wir könnten auch woanders sein. Nicht hier. Nicht in Alaska. Das haben wir früher doch auch hinbekommen. Die Ostsee haben wir doch schon durch. Alles andere auch. Mann, und das Frühere trifft schon längst nicht mehr zu. Wir gehören jetzt eindeutig zu den Anspruchsvollen. Ach so. Und diesen besonderen Schutzraum wollen wir auch gar nicht verlassen. Mhm. Nie mehr. Wir halten geradezu an dieser Luxusklasse fest. Komme, was da wolle. Ja, du. Weißt du, Lilly, du bist nämlich eigentlich eine ganz passable Innenarchitektin. Eigentlich eine ganz passable, oh, danke schön. Mit mehr oder weniger lukrativen Aufträgen. Ja, weniger. Die allerdings nur sehr sporadisch ins Haus flattern. Es braucht halt seine Zeit. Eine sehr lange Zeit in deinem Fall. Boah, Alter, jetzt wirst du aber fies. Lilly, du hältst dich ausschließlich mit den schönen Dingen dieser Welt auf. Ja, die schlechten überlässt du lieber anderen. Das wirfst du mir jetzt vor? Und du? Ich, ja, du, warum sprichst du mich jetzt erst auf mein Schweigen an? Ich wollte, dass wir eine Reise machen. Ja. Es scheint sich zuzuziehen. Der Himmel. Das Wetter. Das ist dir jetzt wichtig? Ja. Auch? Es wird wohl regnen. Kann man doch mal sagen. Meine Gefühle sind dir egal. Gefühle verstellen oft den Blick auf das Wesentliche. Es regnet, Lilly. Guck mal, es regnet. Jetzt regnet es. Hier, tatsächlich. Guck mal. Regen. Ich sehe es, ja. Sie werden nicht weit weg sein, vielleicht die Gegend erkunden. Scott kann ja gut mit dem Kompass umgehen. Das kann er. Siehst du? Was? Schon wieder. Was schon wieder? Das weißt du genau. Oh, komm, jetzt sei nicht so kritisch mit mir. Er ist ein absolut smarter Typ. So smart. Du magst ihn nicht. Sollte ich? Wäre einfacher. Magst du ihn denn? Ist nicht mein Typ. So. Gefällt dir denn Lilly? Ich fühle mich gerade wie 17,5. Ja, das ist schon ein bisschen her. Dann sind wir jetzt ganz allein, Engelchen. Nur du und ich. Vielleicht sind die beiden ja doch in ihrem Zelt. Hey, längst ab. Komm. Denk dich doch zu mir. Es ist gerade so schön, auch ohne Sternenhimmel. Aber ja, auch nur kuscheln, Honey. Hm? Kennst mich doch. Eben. Deshalb. Oh, habe ich dich jemals angelogen? Selten. Siehste. Ein offenes Buch mit ein paar Eselsohren. Dieses Mal hast du gar nichts gesagt. Das also. Warum? Es war wie all die anderen Male nur massiver. Es hatte mich gepackt und nicht losgelassen. Kein Millimeter. Wir hatten uns auf etwas geeinigt. Ja. Und? Vertragsbruch. Ein Tief. Und das hat mir Sorgen gemacht. Ich musste das Ding erst abschütteln. Es sitzt immer fest. Ich kann mich damit nicht bewegen. Es drückt mich zurück. Eine Schwere, die mich nach unten zieht. die unentwegt auf mir lastet. Es kommt auch keine Antwort, wenn ich frage. Was fragst du denn? Naja, wo bin ich? Wo werde ich sein? Ich treibe auf einer Eisscholle. Es wird nicht wärmer. Ich störe. Störe? Ja, wenn alles um einen lebt und nur man selber ist erstarrt. Unlustig, unfreudig. Hilflos. Eine Spaßbremse. Dann stört man. Wer will denn so jemanden? Alle haben Angst vor Ansteckung. Es ist eine Krankheit. Deine Krankheit. Ganz und gar mein Eigentum. Ich hatte es dir schon vorher angesehen. Ja, die klopfen auch immer vorher an, meine Dämonen. Bis ich sie dann reinlasse. Dein Blick weicht aus, deine Bewegungen werden langsamer, du kämpfst dich nicht mehr, putzt dir nicht mehr die Zähne. Ich werde zum Greis. Zu einem schmutzigen Greis. In einem Gespensterhaus. Und dann? Dieser Wechsel. Plötzlich bist du wieder so aufgedreht. Ja, das ist auch wie so eine Achterbahnfahrt. Ohne Stoppschild. Man muss immer selber bremsen. Und? Kannst du hier bremsen? Findest du hier Ruhe? Es nieselt. Man hört nur die Tropfen. Sonst nichts. Ich spüre diese Stille fast körperlich. Es ist ein seltsames Gefühl. Es erinnert mich daran, wie ich mich immer als Kind versteckt habe. Zwar unheimlich. Ich hatte Angst. Und gleichzeitig gefiel es mir. Du liebst es halt. Das Spiel mit dem Feuer. Hörst du das? Das ist doch direkt über uns. Da oben, ein Flugzeug. Hallo? Das ist doch bestimmt Todd. Das ist Todd. Hallo, Todd. Todd. Hier. Hallo, Todd. Hallo. Hier sind wir. Hallo. Hallo. Hallo. Hey. Hier. Schlafen? Mehr oder weniger. Und Lilly? Schläft noch. Und noch weiter nach dem Flieger geschaut? Von einem Absturz ist nicht auszugehen. So tief geflogen und sie haben uns nicht gesehen. Kann schon mal vorkommen. Was wollten die denn ausgerechnet hier? Keine Ahnung. Waren vielleicht unterwegs zu einer Exkursion? Zu einer Exkursion? Könnte doch sein. Wir sind auch hergeflogen worden. Das hier ist eine Art Exkursion. Tja. Bedauerlich. Todd ist immer noch nicht da. Unser Superguide. Ah, der wird schon noch kommen. Und wenn er nicht kommt? Wir sollten uns etwas überlegen, einen Plan machen. Ist das nicht etwas verfrüht? Besser so als anders. Wir könnten jemanden um Hilfe bitten. Auch? Hast du denn jemanden gesehen? Das nicht. Aber ein Funkgerät in deiner Hosentasche. Wir haben unsere Smartphones abgegeben. Hab ich auch. Aber nicht das Funkgerät. Das hast du behalten. Für Notfälle, zur was, Sicherheit, Scotty? Zur Sicherheit, falls jemand krank wird, sich ein Bein bricht. Wie fürsorglich von dir. Und wieso wussten wir nichts davon? Das war für Notfälle. Mit wem hast du gesprochen? Mit niemandem. Ich habe alles gehört. Übrigens sehr gutes Spanisch. Und jetzt rufst du gefälligst in der Company an. Ich habe mit ihnen schon telefoniert. Todd ist unterwegs. Ich glaub dir kein Wort. Das ist nicht mein Problem. Gib mir das Funkgerät. Jetzt! Hi, Fuchs. Na, alles bestens bei euch? Oh, ich komme gerade aus den Tiefen Alaskas. Ein ganz besonderes Wascherlebnis. Hey, hast ja noch deinen Morgenmantel an, Honey. Oh, ich liebe dieses Stück. Hat so was Französisches. Er ist aus Frankreich. Und du schleppst ihn überall hin mit. Selbst hierher. Ein ständiger Begleiter. Fast so wie ich. Ist irgendwas? Dr. Thomas Gerken hat ein Funkgerät, das er mir nicht geben will. Was? Scotty hat ein Funkgerät? Damit wären wir doch aus dem Schneider. Eben, aber das will er nicht. Verstehe ich nicht. Es ist meins. Was soll der Zirkus? Wir sind auch nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Oh, mach's bitte nicht so kompliziert. Ja, willst du ihm nicht sagen, wo wir sind? Dazu besteht keine Notwendigkeit. Oh, immer schön cool. Was, Scotty? Ja. Eine Reisegruppe ist schön unverfänglich, wenn es um schmutzige Geschäfte geht. Was soll das heißen? Der Mann der Stunde ist in einer ganz besonderen Mission unterwegs. Hä? Hi. Ist irgendwas? Ja. Nee. Dein Mann arbeitet in einem Auftrag, der nicht ganz legal ist und auch nicht ganz integer. Was für ein Auftrag? Er soll sich in diesem Naturschutzgebiet nach Bodenschätzen umsehen. Kupfer, Silber, Kohle. Als Geologe nicht so schwierig mit Eimerchen, Schäufelchen und einer Kamera für die Landschaftsaufnahmen. Sicherlich steckt irgendwo auch noch ein kleines Hämmerchen für die Gesteinsproben, was? Ja, Moment, für wen? Für einen internationalen Großkonzern. Stimmt das? Wie viel kriegst du dafür? Geht dich das was an? Zeigst du mir deine Gehaltsabrechnung? Die indianischen Stammesgesellschaften werden wohl nicht an diesem Deal beteiligt sein, oder? Allenfalls nur in flüssiger Form, damit es besser schmeckt und sie ruhig bleiben. Sag jetzt was! Ich verstehe das Ganze nicht. Es ist nichts. Es ist nichts? Alles Unterstellungen. Sonst nichts. Ich würde dir jetzt so gern was auf dein Maul hauen, weißt du, so richtig. Lass es. Dass dir die Lügen zum... Du fasst John. Mich ja nicht an. Fass mich bloß nicht an. Ja, was denn? Hör mal. Hör doch mal. Wo ist das Spray? Komm, her damit. Her damit. Ich hab's. Hier. Schnell, instant. Alle in eins. Ja. Das ist Todd. Hey! Ja, das ist Todd. Was? Psst! Ihr könnt rauskommen. Es ist vorbei. Todd. Du! Oh, ich glaub's nicht. Oh. Hi, Helen. Hi, John. Hi, Scott. Und Lily. Das habt ihr echt gut gemacht. Alle Achtung! Ist der Bär? Guck mal. Und? Weg ist er. Du hast nur das Band abgespielt. Oh. Ich wusste es. Bingo. Bist du verrückt geworden? Und so zu erschrecken? Originalton Grizzly. Manchmal, da ziehen wir auch ein Bärenkostüm an. Und dann wird es richtig lustig. Ach komm, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ach komm, John, es ist ein Fake. Es ist doch nur ein Fake. Nichts weiter. Und ihr habt wirklich alle sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut reagiert. Wirklich. Danke. So, und damit wir uns alle erstmal ein bisschen beruhigen, trinken wir einen guten alten Whisky. So, wir mal. Müssten aber noch einiges klären. Klären? Was denn? Ach. Wir sind zum Beispiel nicht da, wo wir eigentlich hätten sein sollen. Wir sind viel weiter nördlich. Wir mussten einen kleinen Umweg machen. Das kommt häufiger vor, Naturgewalten. Eben. Moment. Ja. Moment. Hat Scotty dich dafür bezahlt, dass er hier ganz in Ruhe die Landschaft erkunden konnte? Oh, da hat auch nur Geld im Kopf. Komm, Lily, wir packen. Oh. Ihr wollt abhauen? Kommst du? Lily, was ist denn? Ich bleibe hier. Ja, bei mir. Wie bitte? Ist so. Ist so? Du und Todd? Ja. Seit wann? Schon länger. Schon länger? Was heißt das? Auf einer Tagung. Aha. Und du erzählst mir was von Offenheit, lässt dich auf eine Affäre ein... Und du dich auf schmutzige Geschäfte... Lilly, komm, es wird Zeit, Lilly, komm. Deshalb hast du dich so schnell auf meinen Wunsch eingelassen, Todd. Ja, könnte schon sein. Ach komm, Scotty, der hat dir doch nur einen Gefallen getan. Was? Ja gut, sicherlich hat ihn sein Gewissen geplagt, weil er mit deiner Frau ins Bett steigt. Moment. Also ich wusste nichts davon, überhaupt nichts, dass Todd und Scott... Ja, und das soll man dir glauben, Lilly. Lilly, komm, mach schon, wir müssen jetzt los, komm. Aha, ach so, müsst ihr das, ja? Moment, also wir wollen mit, Helen und ich. Ja. Ich sag der Company Bescheid, dass sie jemanden vorbeischickt, um euch drei abzuholen. Okay? Nein, nein, wir zwei fliegen jetzt mit. Das wird nicht gehen. Und ob das gehen wird? Ich bin der Pilot. So, Helen, greif doch mal in meine rechte Jackentasche, Honey. Du meinst das? Ja. Ein Revolver? Genau. Wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Frag nicht, Helen. Tu einfach mal, was ich dir sage. Und du, Pilot, du wirst uns jetzt schön zurückfliegen. Und zwar ohne Wenn und Aber. Los! Hey! Geh! Tod! Was soll ich denn machen? Sie hat die Waffe auf mich gerichtet. Scott, Liddy, das Bearspray, das lassen wir euch hier. Aber warte mal. Liddy. Das Funkgerät, das... Nein! Doch, das kommt mit! Damit Scott ja nicht nur seine Amigos verständigen kann. Und was ist mit mir? Du bleibst schön bei deinem Ehemann, Lilifee. Und Abflug. Sie werden dich anzeigen. Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Keinerlei Beweise. Du kommst davon. Ja. Wie immer. Was dagegen? Immerhin bist du immer noch mit mir verheiratet. Auch wenn du tatsächlich mit diesem Todd durchbrennen wolltest. Ach. Jetzt sind wir jedenfalls alleine. Nur du und ich. Irgendwie fürchte ich mich. Ich pack mal. Wo willst du denn hin? Na, zurück, was sonst? Was ist das? Oh, das sieht aus wie eine Drohne. Leg dich flach auf den Boden. Schnell! Was hast du getan? Das kannst du nicht machen! Du kannst mich doch hier nicht alleine lassen, warte! Spiel von Angelika Vogt. Die Rollen und ihre Darsteller: John und Helen, Hans Löw und Johanna Schwertfeger, Scott und Lilly, Jakob Diehl und Anjorka Streche, Todd, Raphael Stachowiak. Technische Realisation: Christian Alpen und Jan Merget. Regieassistenz: Christine Wegerle. Regie: Alexander Schumacher. Dramaturgie: Susanne Hoffmann. Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2020.